ARD Radiofestival. Große Stimmen, große Namen. Willkommen dazu, meine Damen und Herren, am Mikrofon Henning Freiberg. Wenn man es in einem kurzen Leben von knapp 24 Jahren schafft, das Theater, zwar nicht das Theater seiner Zeit, aber das der Nachwelt entscheidend zu prägen, dann darf man wohl ein bedeutender Dramatiker genannt werden. Georg Büchner ist so einer. Wir haben für diesen Radioabend sein Lustspiel Leons und Lena ausgesucht, in der Hörspielbearbeitung von Hans Kettler. Prinz Leons vom Reiche Popo und Prinzessin Lena vom Reiche Pipi sollen, ohne sich jemals gesehen zu haben, vermählt werden. Beide fliehen vor dem verordneten Glück und dem zukünftigen langweiligen Eheleben, begegnen einander unerkannt im Wald, verlieben sich und finden sich zu guter Letzt im Reiche Popo verheiratet wieder, wo sie resigniert die Regentschaft übernehmen. Was auf den ersten Blick wie eine luftig leichte Komödie aussieht, die im heutigen Kino-Sommerloch allenfalls den Stoff für einen B-Movie aus amerikanischer Serienproduktion hergeben würde, das macht Georg Büchner zu einer beißenden Persiflage auf die Weltentrücktheit des deutschen Adels, der sich in Kleinstaaterei und Langeweile ergibt. Mit einem sprachlichen Feuerwerk und Szenen von absurder Komik enttarnt Büchner die soziale Realität zur Zeit des Deutschen Bundes und nimmt dabei auch die aufklärerische Vernunft und romantisch wirklichkeitsferne Poesie des liberalen Bürgertums aufs Korn. Mit dieser Parodie, wie mit seinen wenigen anderen Werken, die er vor seinem frühen Tod vollenden konnte, erweist sich Büchner als ein Dramatiker von Rang, der seiner Zeit weit voraus war. Erst 50 bis 80 Jahre nach seinem Tod hat man seine Dramen Dantons Tod, Leons und Lena sowie Woyzeck, die er alle innerhalb eines Dreivierteljahres zu Papier gebracht hatte, überhaupt erst wahrgenommen und dann uraufgeführt. 1837 ist der noch nicht einmal 24-Jährige an Typhus gestorben. Georg Büchner, Leons und Lena. Hier nenne ich Ihnen die zum Teil illustre Besetzung in dieser Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1952. Neben vielen anderen König Peter, Erich Ponto, Prinz Leons, Gerd Martinsen, Prinzessin Lena, Martha Marbo, Valerio, Martin Held, Gouvernante, Edith Herdegen, Präsident des Staatsrates, Paul Schuch, Hofprediger, Egon Zehlen und Rosetta, Hilde Nocker, Regie Karl-Heinz Schilling. Damit wünsche ich Ihnen 75 vergnügliche Minuten hier im ARD Radiofestival 2010. Und die beginnen mit einem Müßiggänger vor dem Herrn, mit Valerio, dem Freund und Diener von Prinz Leons, bevor uns dieser dann im königlichen Schlossgarten seine besondere Philosophie von der Langeweile darlegt. Wär ich doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Im Schlossgarten des König Peter vom Reiche Popo. Mein Herr Hofmeister, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal zu spucken. Versuchen Sie es einmal. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann sehen Sie diese Handvoll Sand? Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wie viel Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wollen Sie nicht wetten?

Und dann umstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln, dass es keinen Winter mehr gibt und wir uns im Sommer bis Ischia und Capri hinauf destillieren und das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen, zwischen Orangen und Lorbeer stecken. Und ich werde Staatsminister. Und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird. Dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist. Dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber, und eine kommode Religion. ARD Radio Festival 2010. Georg Büchner, Leonce und Lena in der Hörspielbearbeitung von Hans Kettler, eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1952. Die Rollen und ihre Besetzung: König Peter, Erich Ponto, Prinz Leonce, Gerd Martinsen, Prinzessin Lena, Martha Marbo, Valerio, Martin Held, Gouvernante, Edith Herdegen, Präsident des Staatsrates, Paul Schuch, Hofprediger, Egon Zehlen, Rosetta, Hilde Nocker und viele andere. Die Regie hatte Karl-Heinz Schilling. Wir haben einen besonderen Service für Sie, meine Damen und Herren. Sie können sich aus dem Internet dieses Hörspiel auf Ihren Computer herunterladen und noch einmal anhören. Unsere Internetadresse www.ardradiofestival.de. Tja, Valerio will fortan jegliche Arbeit, vor allen Dingen die körperliche, unter Strafe stellen, während sich König Peter, unterstützt von den weisen Männern seines Staatsrates, zum ungestörten Denken zurückziehen möchte. Machen wir es den beiden doch nach und denken ein wenig. Denken ein wenig nach über Leonce und Lena, über Georg Büchner, über das Theater und darüber, wie und wann es entsteht. Zwei weise Männer, die uns in unseren Bemühungen unterstützen, haben wir bereits. Den Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehmann und seinen Gesprächspartner Manfred Hess. Ein Stück entsteht und besteht erst, wenn es auf die Bühne kommt und angeschaut wird, wenn es inszeniert und rezipiert wird. Die Bühne kann eine Schaubühne oder auch eine Hörbühne sein. Letztendlich wird erst ein Stück im Kopf des Publikums vollendet. So lauten verkürzt die Grundbedingungen des Dramas und auch der Theorien des Dramas. Zum Gespräch über Georg Büchners Leonce und Lena begrüße ich einen der führenden Köpfe der deutschen Theaterwissenschaften, der diese Theorien entwickelt, aber auch angewandt hat, Hans Thies Lehmann. Mit André Wirth begründete er das Fach Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen, führte seine Lehre an der Frankfurter Goethe-Universität fort. Lehmann, ein Mann der Theorie und der Praxis. Herr Lehmann, gibt es eigentlich ein besseres Beispiel für diese Thesen als Georg Büchner? Nun, ich glaube, diese Thesen würden sich eigentlich im Grunde bei jedem Stück sehr bewähren. Wir haben es ja mit einer eigentümlichen Situation in unserer Tradition zu tun. Insofern, als der große Begründer der dramatischen Theorie Aristoteles ganz ausdrücklich in der Antike schon formuliert, die Aufführung sei eigentlich das Kunstloseste und das Uninteressanteste am Werk. Es geht eigentlich alles um den Text der Tragödie. Auch diese berühmte Katharsis und so weiter, das trete alles schon beim Lesen des Stückes ein. Das heißt, wir haben eine eigentümliche Wertschätzung des Theaters und gleichzeitig eine Abwertung des Theaters immer gehabt. Und darum zeichnet sich die neuere Entwicklung dadurch aus, dass das Theater eigentlich seine eigene Wirklichkeit erst immer mehr entdecken musste gegenüber einer bloßen Darstellung des Textes. Und das führt dann natürlich zu gewissen Spannungsverhältnissen. Und bei Büchner ist es ja ganz auffällig, dass er im Grunde genommen ein Theater vor Augen hatte und schaffen wollte, was ihm ja bekanntlich nicht gelungen ist zu seinen Lebzeiten, das eigentlich hinter den deutschen Klassizismus von Goethe und Schiller zurückgriff auf die Entwicklung, die im Sturm und Drang begonnen hatte. Ein sozialkritisches, ein realistisches Theater. Und dieser Büchner mit seiner ungeheuerlichen Sprache, auf die wir noch zu sprechen kommen, ist ja im Grunde genommen dann erst von den Expressionisten als einer der ihren entdeckt worden. Und seine Wirkungsgeschichte beginnt dann eigentlich ja erst im 20. Jahrhundert. 60 Jahre musste Leons und Lena warten, bis dieser Text aufgeführt worden ist und dann nach ihren Thesen eigentlich erst seitdem existiert. Ja, ich würde es vielleicht noch eine Spur modifizieren und sagen, natürlich hat ein Shakespeare-Stück, hat ein Aeschylus-Stück, hat ein Büchner-Stück eine eigene autonome Existenz als Literatur. Aber wenn wir vom Theater her denken, dann ändert sich das Bild komplett, dann wird der Text tatsächlich ein Bestandteil unter anderem des Theaters. Also das Theater, das sich zentral auf den Text bezieht, das gibt es nach wie vor, das ist ganz klar. Aber wir haben inzwischen eine enorme Erweiterung des Theaterkonzepts. Dazu gehören inzwischen auch Dinge, die man früher vielleicht einfach Installation genannt hätte. Dazu gehören Aktivitäten. Dazu gehört, dass Leute wie in der Gruppe Rimini-Protokoll einfach auf die Bühne treten, Beerdigungsunternehmer und erzählt aus seiner Arbeit und dergleichen mehr. Also das Verhältnis von Text und Theater war nie so ein ganz spannungsfreies. Und es ist mehr eine Frage der Perspektive, von woher man blickt. Ich will also keineswegs damit irgendwie das sehr begründete Interesse an der Intensität von Texten etwa bestreiten, wenn ich sage, wir haben heute es mit einem Theater zu tun, für das der Text ein Material unter anderem ist. Und gerade Büchner ist ja nun tatsächlich eine Sensation immer noch sprachlich. Er hat eine Sprache erfunden und gefunden in seiner Zeit, eine Mischung aus grotesken, surrealen Sprachfindungen, Metaphern, brillanten Formulierungen, dass es einem die Schuhe auszieht, wie man so schön sagt. Und etwas, was man in der zeitgenössischen sonstigen Literatur ganz und gar nicht finden kann. Das gehört tatsächlich wirklich in die Moderne und in unsere Zeit. Und deswegen musste er wahrscheinlich 60 Jahre warten mit Leons und Lena und dann nochmal natürlich verändert dann in dieser Hörspielinszenierung, die wir soeben gehört haben, von 1952 durch Karl-Heinz Schilling. Das ist ja nochmal eigentlich eine ganz spezifische Art der Inszenierung, die gegenüber der heutigen Praxis ja eine so Eigenheit, Authentizität hat, weil diese Inszenierung so nahe am Text ist und Qualitäten der Sprache herausarbeitet, die möglicherweise in der moderneren Praxis des Aktionstheaters überspielt werden könnte. Ja und nein. Daran ist sicherlich etwas Richtiges, wenn man Leute wie Erich Ponto und Martin Held hört. Das ist immer und bleibt ein sehr spezifisches Vergnügen. Aber wenn ich an eine Leons und Lena-Aufführung etwa von Stefan Pucher in Hamburg, wenn ich an Wilson, wenn ich an andere Arbeiten mit diesem Text denke, dann ist doch ein anderer Gesichtspunkt noch vielleicht besonders interessant. Diese ganze Thematik des Marionettenhaften, des Menschen, der eigentlich keine Identität mehr hat, dieses Zwiebelbild bei Büchner, also es ist eigentlich gar kein Ich mehr da, sondern alles ist nur Maskenspiel und man kommt nicht mehr jenseits dieses Maskenspiels. Das wird natürlich in gewisser Weise von der Sprechweise dieser großen Mimen, Ponto und Martin Held, im Grunde genommen vollkommen zurückgenommen. Das heißt, sie sprechen in einer Weise, dass sie wieder ein subjektiv identisches Subjekt zur Geltung bringen, dem diese Einsichten oder diese Thesen von Büchner im Grunde genommen gar nicht anzumerken sind. Und da ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass sich von Büchners Ideen des beim Automatenhaften, der Problematik, wir sind Puppen von unbekannten Gewalten am Draht gezogen, ob das in Danton oder Leons ist, ob das auch in Wojciech ist, in der sozialen, in der politischen, in der anthropologischen oder psychologischen Wirklichkeit, gibt es eine Art ganz radikaler Identitätskritik bei Büchner, eine Erfahrung von Nicht-Identität. Und ich denke, wenn ich mir heute ein Theaterstück von Robert Wilson angucke, also jetzt das vor ein paar Jahrzehnten, aber auch von vielen der zeitgenössischen jüngeren Regisseure, dann merkt man in deren Arbeiten, dass für sie diese Erfahrung einer Nicht-Identität selbstverständlich ist. Und die schlägt sich auch in ihrer Formsprache nieder. Deswegen würde ich eben sagen, das ist ein wunderbarer historischer Genuss, dieses Hörspiel zu hören, aber es entspricht auch nicht mehr unserer Wahrnehmung. Ich würde sagen, erstmal muss man das nochmal hören. Ich bin ein anderer, sagt hier Erich Ponto als König in Leons und Lena. Das hat Büchner 1836 formuliert. Das ist die Vorwegnahme von Arthur Rimbaud. Ich ist ein anderer und leitet die gesamte Problematik der Infragestellung des modernen Subjekts, der Verantwortung des freien Willens ein. Aber es sagt ein König, der lächerlich gemacht wird in diesem Lust- und Traumspiel. Aber erstmal ist es verblüffend und man hört es einfach auch als Satz. Und es geht nicht verschwunden in irgendwelchen Aktionen oder Aktionchen. In der Tat, Büchner steht natürlich, ist einer der frühen Autoren und Denker, die diese Erfahrung gemacht haben. Diese Problematik des Ich wird ja in der Romantik, zum Beispiel in der deutschen Romantik oder so, auch so schon sehr stark thematisiert. Bei Büchner auch. Je est un autre, ich ist ein anderer, bei Rimbaud, ist natürlich nochmal eine andere Formulierung, insofern, als es nochmal mehr distanziert. Das Ich ist ein anderer. Es ist wie eine Art von Objekt. Und zur gleichen Zeit, ungefähr wie Rimbaud, schreibt ja auch Nietzsche, zu sagen, ich denke, ist gelinde geredet eine Übertreibung. Eigentlich müsste man sagen, es denkt mich. Also diese Erfahrung, auf die Sie anspielen mit Rimbaud und dieser Identitätsfrage, die ist eine Linie, die sich schon im ganzen 19. Jahrhundert durchzieht. Und man könnte bestimmt auch die sozialen, historischen, politischen Zusammenhänge erläutern, weswegen das sich das so verschärft. Aber das macht eben das enorm Zeitgenössische an Büchners Denkweise aus, dass er ein Menschenbild hat, in dem diese Einheit von Körper und Seele, von Psyche und Physis und überhaupt nicht mehr gegeben ist, sondern der Körper wie ein äußerliches Instrument wirkt. Aber innerhalb dieses Instruments liegt auch kein Ich mehr, das nur unsichtbar wäre, sondern es ist auch nicht mehr da. Das ist eine Radikalität, die man wirklich postmodern nennen könnte, die aber natürlich auch, wenn Sie zu Kafka hinblicken oder so, auch in der Literatur der Moderne bereits sehr stark dann wiederkommt. Herr Lehmann, wir haben über diesen Marionettencharakter bei Georg Büchner gesprochen und man muss sich einfach auch mal vorstellen, wann Büchner das geschrieben hat. Leons und Lena ist ein Lustspiel, aber es ist auch ein Traumspiel. Es hat auch was, ja, Oniristisches, was Traumhaftes in sich. Wie situieren Sie die Stellung von Büchner in der deutschen Literatur, in der Entwicklung seiner Zeit? In Gottelau geboren, in der Nähe von Darmstadt und dann diese frühe Reise nach Straßburg und so weiter. Ja, er ist natürlich zum einen tatsächlich ein hessischer Autor. Vieles in seinem Werk lässt sich nur aus dieser Erfahrung der Metternich-Zeit und nach dem Wiener Kongress der Situation auch in dieser kleinstädterischen Wirklichkeit Hessens verstehen. Zum Beispiel gibt es im Woyzeck sehr deutliche Hinweise auf das dauernde Spitzelwesen, dass alle überwacht werden und so weiter. Er ist literaturgeschichtlich natürlich tatsächlich eine ganz herausstechende Wirklichkeit. Heiner Müller spricht mal davon, da ist einem 23-Jährigen ein Text passiert, der eigentlich fast unbegreiflich ist in Hinblick auf Woyzeck in dieser Situation. Aber er hat ja gewisse Punkte, auf die er zurückgreifen kann. Ich habe dabei vor Augen also sowohl die Sturm- und Drang-Autoren wie natürlich auch Shakespeare, auf den er zurückgeht, um dann in dieser nachromantischen Phase des frühen 19. Jahrhunderts mit politischen und wirklich sozialen Realitäten wieder umzugehen. Aber er ist eben nicht einfach ein Autor, der klare politische Thesen in seinen Stücken versucht zur Darstellung zu bringen, sondern es sind gerade Stücke, und das macht ihre Modernität aus, in der sich die Widersprüche wirklich nur so tummeln. Also Schal nach hinten, hier kommt der Künstler und auf der anderen Seite der Revolutionär, der wirklich sich auch in Gefahr bringt und natürlich da eine ganz enorme Position einnimmt. Ich finde es deswegen immer so wichtig zu betonen, weil wir ja bei uns dazu neigen, also die deutsche Klassik sehr auf das Piedestal zu heben und dass wir aber vergessen, dass die deutsche Klassik natürlich auch eine Art von Theaterentwicklung abgebrochen hat, die dann erst durch Büchner und mit Büchner wieder aufgegriffen wurde, auch wenn zu seiner Zeit ohne Resonanz. Fast ein Volkstheater, das dann zu Brecht hinführt. Das dann absolut zu Brecht hinführt. Die Drahtpuppen, die wir sind, heißt es bei Leons und Lena, und das wird ja nochmal radikalisiert dann in Büchners Woyzeck, wo ein Subjekt vorgestellt wird, das eigentlich kein Subjekt mehr ist. Im Sinne auch der modernen Justiz wird ja dieser Woyzeck verurteilt, weil er verantwortlich gemacht wird für einen Mord. Aber Woyzeck selbst sagt, es waren Stimmen. Es ist also ein Wahnsinniger, der da spricht, aus dem es da spricht. Das sind ja Thesen, die vorwegnehmen, was heute in den Hirnwissenschaften formuliert wird. Es gibt kein verantwortliches Subjekt mehr, sondern es wird irgendwo da oben verdrahtet. Und dieses Bild vom Draht, ja, vom Marionettenspiel, irgendeiner zieht da an unserem Willen und wir haben gar keinen. Ist ja verblüffend, was da formuliert wird. Es ist auf jeden Fall literarisch und theatralisch eine sehr faszinierende Formulierung dafür. Im Grunde genommen ist es ja nicht ganz so eigentümlich und originell jetzt, wie man im ersten Moment denken mag. Wenn Sie ganz einfach an Kant denken, bei dem ja nichts anderes gesagt wird, als dass wir mit dem Verstand, mit der Rationalität, mit der Kausalität nie im Leben etwas anderes finden als einen unfreien Willen. Dass wir trotzdem einen freien Willen nur denken müssen, weil wir sonst keine Menschen wären. Ich verkürze das jetzt mal so ein bisschen, aber das ist ja bereits auch da die Grundthese. Es ist also nicht so sehr einfach die Frage, es gibt keinen freien Willen, sondern wie verhält man sich zu dieser Problematik, dass man das nicht weiß, dass man, wie bei Büchner ganz deutlich, unter dieser Unmöglichkeit, sich moralisch zu verhalten, als moralisches Subjekt zu verstehen, leidet. Also dieses Mal du siècle, was ja bei ihm auch sehr stark eine Rolle spielt, diese Melancholie darüber. Dieser Ennui, das ist ja jemand, diese Langeweile, der ganz recht. Erster war 1831 in Straßburg und hatte von daher schon dieses Ennui-Gefühl aus der Literatur, aus der französischen, als einer der ersten wohl in Deutschland und auch einer der wenigen im 19. Jahrhundert so massiv und so gewaltig rezipiert und dann auch umgearbeitet. Ja, er kannte auch Alfred de Musset sehr gut, mit dem ihn da manche Parallelen verbinden. Das ist vollkommen richtig. Büchner ist aber ein Autor, bei dem das Interessante ist, die unglaubliche Spaltung zwischen ganz verschiedenen Positionen, die er innerhalb weniger Monate, innerhalb weniger Jahre vollzogen hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein 23-Jähriger, er war nicht viel älter, als er gestorben ist, der da schreibt, der im einen Moment in Dantons Tod sagen kann, wir sind Puppen von unbekannten Gewalten gezogen und im Abstand von wenigen Monaten den Hessischen Landboten, eine revolutionäre Schrift, Krieg den Palästen, Friede den Hütten, schreibt. Das existierte neben ihm. Er ist auch nebeneinander in ihm. Er ist einerseits etwas wie ein Dandy, heute würde man sagen cooler Typ, der vielleicht heute in der Clubszene irgendwie sich finden würde und auf der anderen Seite dann eben bei den Antiglobalisierungsleuten oder bei Attac oder sowas irgendwie dann mit großem Engagement sich betätigen würde. Und insofern ist es gut, wenn man seine Stücke nicht auf philosophische Thesen bringt und so, er sagt dies und jenes, sondern das sind Experimentierfelder, in denen er eigentlich absolut inkompatible Ideen, Gefühle, Überlegungen mit zusammenbringen. Und das macht eigentlich ihre Lebendigkeit aus. Und es sind Vorgaben für die Theaterpraxis, wenn er eben das Subjekt als Marionette vorstellt oder bei Leonce und Lena in dieser Schlüsselszene, in dieser Spiegelszene, wo Valerio die Verlobten und dann zu Verheiratenden Leonce und Lena vorführt als Masken. Das sind ja wirklich Vorgaben für das heutige Theater, wo immer mehr auch Puppen vorgestellt werden. Oder schon in den 20er Jahren Oskar Schlemmer mit diesen Masken, die keine Individualität mehr haben. Also im Text enthalten Vorgaben für postdramatische Inszenierungen. Eine These, die Sie aufgestellt haben in einem Buch, das in der Nachfolge von Peter Sondy steht, dessen Schüler Sie ja noch waren, Herr Lehmann. Das sind ja wirklich Fundstücke, Fundgruben für eine heutige Theaterpraxis. Ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zu tun hat, dass es eine solche Fundgrube sein kann, weil es eben sich Brücken schlagen lassen im Hinblick auf unser Verständnis von dem, was ein Mensch ist, wie das Theater funktioniert. Dieses Puppenmotiv zieht sich ja durch die neuere Theatergeschichte ganz deutlich hindurch. Es gibt den berühmten Aufsatz über das Marionettentheater von Kleist, nicht weit entfernt von Büchner, in dem eigentlich die Marionette zu einer Art Metapher für einen Idealzustand eines vom Bewusstsein nicht gebrochenen, in idealer Weise anmutigen, eigentlich wieder im paradiesischen Zustand befindlichen Menschen wird. Im 18. Jahrhundert, wo die Theorie des Theaters ja weitgehend Theorie des Schauspielers war, wurden ja mit Hilfe dieser ganzen Gestenrepertoires und so weiter, die schon überkommen waren, der Versuch gemacht, den Körper als eine Art lesbares Gestenrepertoire zu denken und es gleichzeitig mit etwas wie einer Psychologie zu verbinden. L'homme machine. L'homme machine ist diese Lametrie-Tradition, ist natürlich da von vornherein auch sehr mit drin. Und im neueren Theater finden wir natürlich, Sie haben Schlemmer genannt, aber natürlich auch schon bei Edward Gordon Craig die Idee der Übermarionette, also die Unzufriedenheit mit dem psychologisierten Schauspieler. Wir finden in neuerer Zeit bei, ich habe vorhin schon Wilson genannt, aber auch Tadeusz Kantor, die Puppendimension. Und auch heute werden ja viele in vielen Theateraufführungen Puppen verwendet, weil sie sich einfach dazu eignen, eine bestimmte Erfahrung der Äußerlichkeit zu uns selbst zu formulieren. Und darauf würde ich gerne eben auch nochmal zu sprechen kommen. Wir leben ja in einer Zeit, in der, wenn Sie an Titel denken wie das Buch von John McKenzie, Perform or Else, also performe oder es passiert dir was, der die interessante These aufgestellt hat, dass wir vielleicht in eine neue Phase dessen eingetreten sind, was Foucault die Disziplinargesellschaft nennt, nämlich der fortwährende Zwang, eine Performance abzuliefern, im Privaten, im Persönlichen, im Beruflichen, im öffentlichen Leben. Alles ist gewissermaßen unter dem Zwang zur Performance gesetzt. Und dieser Zwang zur Performance führt natürlich auch nicht ganz zufällig dazu oder ist ein anderer Aspekt dessen, dass wir dann über das, was wir eigentlich wirklich sind, immer weniger Sicherheit und Gewissheit haben. Und dieses gewissermaßen radikalisierte Performance-Bewusstsein, das ist etwas, was in diesem Maskenmotiv und in diesem Automatenmotiv bei Leonce und Lena natürlich sehr drinsteckt. Deswegen spiegeln sich auch das Bewusstsein junger Theaterleute heute gerne auch in Stücken wie Leonce und Lena, weil sie da eine Verwandtschaft fühlen. Bis hin zu der Traurigkeit über die Unmöglichkeit, etwas zu machen, aber auch die Traurigkeit darüber, sich diesen gesellschaftlichen Zwängen, auch wenn man sie noch so sehr durchschaut hat, nicht entziehen zu können und so weiter. Immer neue Identitäten anzunehmen, das kommt ja auch auf lustige Art und Weise bei Leonce und Lena immer wieder zur Sprache, dass man eben ja dann sich nach Italien wünscht. Und es wird ja lächerlich gemacht letztendlich. Ja, es ist natürlich irgendwie saukomisch, wenn dann die Nase der Gouvernante als erstes mal über den Horizont guckt oder so. Da gibt es ja auch diese Körperdimension, was Bachtin den Karneval genannt hat, diese Auswüchse des Körpers. Das Körper, der verzerrte Körper, der Körper, der irgendwie nicht ins Bild passt. Und all diese Fluchtbewegungen, die zu nichts führen, das ist natürlich, wir sprechen jetzt sehr ernsthaft drüber, weil wir das ja als geschichtliches Phänomen im Augenblick thematisieren. Aber das ist natürlich auch wirklich komisch. Und deswegen finde ich es eben auch ein bisschen schade, wenn in bestimmten älteren Auffassungen, wie wir sie auch vorhin gehört haben, in den 50er Jahren, eigentlich da durch diese Psychologisierung auch wieder ein Ernst reinkommt. Das hat eben in gewisser Weise mehr mit der Stummfilmgroteske zu tun, als mit einem tiefsinnigen Komödienstück wie von Hugo von Hofmannsthal, Der Schwierige oder so, das ich sehr liebe. Aber diese Äußerlichkeit, dieses komisch-mechanische des Körpers, dieses Slapstickhafte, ganz recht, das ist eigentlich uns viel näher in gewisser Weise, würde ich sagen. Also Sie wissen ja, dass eigentlich alle Theateravantgardisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Laufe des 20. Jahrhunderts, wenn es etwas gab, worauf sich alle einig waren, dann war es Chaplin. Also diese äußerliche, gleichzeitig sozial interessierte und aber auch bösartige und amoralische Komik, davon findet sich sehr viel in diesen ungeheuren Sätzen. Ich habe ja selber mal bei Wojciech Gelegenheit gehabt, mit Jossi Wieler zusammen in Stuttgart eine Wojciech-Inszenierung zu machen. Und da gab es dann auch immer die Begeisterung über solche Sätze wie Phänomen Wojciech, Subjekt Wojciech, er kriegt Zulage diese Woche oder hat er wieder Ideen Wojciech. Diese Sätze sind einfach, sind ungeheuer, sind einfach ein Sprachphänomen und Spaß. Das sollte man eben auch so sagen, wenn wir das hier so ernsthaft thematisieren. Ja, Sie haben auch mir ein Stichwort nochmal geliefert, Herr Lehmann, Amoralität. Büchner schafft es, diese idealen Vorbilder und Abbilder und Modelle des Menschen aus dem deutschen Idealismus einfach auf den Boden der Realität runterzuholen. Hat er eine Moral? Wo sind die Manschetten? Also diesen Bruch vorzustellen, hat eine Komik, aber ist auch eine Aggressivität. Ist natürlich eine große, aber es gibt ja auch keine gute Komik ohne Aggression, glaube ich. Aber in der Tat ist das natürlich eine scharfe Kritik an dem, wo er ja auch von Puppen spricht, dass er von Schiller und den Klassikern denen vorwirft, dass sie eigentlich nur Puppen auf die Bühne gestellt hat. Da kommt das Puppenmotiv nochmal in einer anderen Weise bei ihm zur Geltung. Nein, er lehnt eben diesen Idealismus ab. Woyzeck, er hat keine Moral. Er lehnt diesen Idealismus ab, weil er auf die Lebensbedingungen der Menschen keine Rücksicht nimmt. Und dieser berühmte Spruch bei Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Dieser niedere Materialismus ist natürlich eine ganz starke Kraft bei ihm. Nur das hätte als These alleine natürlich nicht genügt, wenn nicht diese ungeheuerliche Spracherfindung dazugekommen wäre, die es ihm erlaubt, das eben in dieser merkwürdigen Weise zusammenzustellen, dass es immer wieder blitzt und knallt in der Wahrnehmung, weil man diese Sätze so schwer zusammenkriegt. Man sagt ja manchmal so in der Tradition der Wissenschaftler, Georg Büchner hätte sich mit Leonce und Lena, mit diesem Lust- und Traumspiel von der Politik verabschiedet. Aber wenn man erstmal die Kritik an der Kleinstaaterei in dem Text ernst nimmt und diese Nase von der Gouvernante von Lena schaut ja gleich in ein anderes Territorium. Das hat ja auch einen sehr politischen, realen und natürlich auch komischen Anteil. Aber es ist eine Kritik an der Kleinstaaterei. Aber dieses Konzept der Kritik an dem Idealbild des Menschen ist auch eine politische Kritik und es führt ja auch weiter zu einer, diese Utopie am Ende, die da aufgebaut wird, von einem Leben ohne Zeit. Die Kalender sollen abgeschafft werden, die Uhren abgeschafft werden. Das ist ja eine Vorwegnahme der Sozialutopien, wie sie dann in der französischen Kommunen formuliert werden. Walter Benjamin hat ja dann mal gesagt, ja, das Schönste an dieser Kommune ist dieses Bild, wir schießen die Turmuhren ab, weil wir einen anderen Kalender oder andere Zeit brauchen. Das sind ja alles eigentlich doch Momente einer Politisierung, könnte man umgekehrt sagen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Darum habe ich vorhin auch schon auf diese Widersprüchlichkeit in Büchners Werk und Person hingewiesen. Da nun eine Verabschiedung der Politik zu sehen, finde ich ganz vordergründig und oberflächlich. Natürlich ist das eine satirische Demontage einer von Herrschaftsstrukturen, von dieser Kleinstaaterei. Und es ist eine Utopie eines befreiten Lebens darin zu finden. Und ebenso gibt es natürlich diese Momente der Resignation, der Hoffnungslosigkeit, dass nichts zu machen sei, wenn Sie so wollen, eine Art von Nihilismus. Das koexistiert einfach in diesen Texten. Und das ist ja eben auch eine Aufgabe des Theaters, in jeder Zeit dann die Dimensionen in den Texten wieder herauszudestillieren und zu betonen, die dann in einer jeweiligen konkreten Situation es für das Theater und für die jeweilige Gesellschaft wieder wichtig und interessant machen. Und dann eben auch mit neueren Methoden wie Puppen, Maschinen oder Aktionstheater, wie wir das dann zum Beispiel bei Thomas Ostermeier gesehen haben, wenn er den Woyzeck vorstellt, gleichsam in Marzahn und dann eben diese Action bringt. Einen Aspekt möchte ich doch zum Schluss unseres Gespräches nochmal betonen. Sie haben gesagt, es sei Nihilismus, Herr Lehmann. Ist es aber nicht auch eine Form des Nihilismus, die sehr realistisch und kämpferisch ist, wenn er im Woyzeck sagen lässt, wenn wir in Himmel kämen, müssten wir donnern helfen. Das ist doch eine Radikalität. Natürlich steckt da eine Fatalität dahinter. Es wird nie eine wirkliche soziale Revolution geben, die die Unterdrückten endgültig befreien wird. Aber er stellt sich doch noch radikaler auf die Seite der Unterdrückten, wenn er dieses Bild vom Menschen entwirft. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Und deswegen würde ich auch mit dem Nihilismus jetzt nicht eine ideologische Kritik verbinden, sondern das ist wieder ein spezifisch organisierter Nihilismus. Es ist eben die Parteinahme für das Volk, für die Unteren, die ist ganz evident bei ihm. Das hindert ihn aber nicht, zum Beispiel in Dantons Tod, das Volk als wirklich mörderische Wirklichkeit zu schildern. Also es gibt auch keine Idealisierung der Unteren bei ihm. Und diese Parallele ist deswegen so wichtig, weil es das ja bald darauf gegeben hat in der politischen Theorie, dass man eben aus dem Wunsch heraus oder aus dem Denken heraus einer Revolution über eine Klasse dann auch dazu geneigt hat, da wieder sich blind zu machen und dann Idealisierungen der Unteren zu behaupten, die dann auch mit der Realität wenig übereinstimmten. Ich bedanke mich recht herzlich bei Hans-Thies Lehmann für dieses Gespräch über Leonce und Lena und dann im Allgemeineren über Georg Büchner, über die Geschichte der Inszenierungen und über seine Aktualität. Manfred Heß war das im Gespräch mit dem Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann. Das war in der Tat viel Stoff zum Denken. Und Sie können sich dieses Gespräch, wenn Sie wollen, in den nächsten 7 Tagen noch einmal anhören. Das geht über unsere Internetadresse www.ardradiofestival.de. Nächsten Sonntag können Sie hier die Geschichte vom Seefahrer Ellis Fröbom erleben, der auf einem schmalen Grat zwischen der irdischen und der unterirdischen Welt schwankt und am Tag seiner Hochzeit im schwedischen Bergwerk Falun sein Leben aushaucht. Diese Geschichte wurde erstmals von E.T.A. Hoffmann erzählt und dann von mehreren Schriftstellern aufgegriffen, so auch von Hugo von Hoffmannsthal in seinem Drama »Das Bergwerk zu Falun«. Bernhard Minetti ist in der Hauptrolle zu hören. Die Regie im Jahr 1949 hatte Gerd Westphal. Große Stimmen, große Namen. Nächsten Sonntag, 22:05 Uhr, im ARD Radio Festival 2010.